Taxi! Taxi! Taxi! Hey. Taxis gibt es schon lange. In jeder Stadt, in fast jedem Dorf. Mal sind sie beige, mal gelb, schwarz oder kunterbunt. Mal elegant, mal durchgerostet. Taxis bringen einen von A nach B. Nichts Besonderes. Es war ein lokales Geschäft, bis sich ein Konzern aus Kalifornien anschickte, das Gewerbe global aufzurollen. Mit Geld von Google und Goldman Sachs. Mit einer Kriegskasse von vielen Milliarden Dollar. Teile und herrsche. Ubers globaler Feldzug für die Sharing Economy. Ein Dossier von Tom Schimek. When we started Uber, it wasn't about a battle or a war. Als wir Uber starteten, war es keine Schlacht und kein Krieg. Diese Schlacht wurde uns aufgezwungen. Wir hatten es nicht bemerkt, aber wir sind Teil einer politischen Kampagne. Der Kandidat ist Uber und der Gegner ist ein Arschloch namens Taxi. Dieser Kerl namens Taxi beschmeißt uns mit Dreck. Keiner mag ihn. Er ist kein sehr netter Typ. Den Leuten gefällt nicht, was er tut. Aber er ist so eng mit dem politischen Apparat vernetzt, dass viele ihm einen Gefallen schulden. Wenn du nicht begreifst, dass du Teil einer politischen Kampagne bist, klebt der Dreck einfach an dir und du beginnst schmutzig auszusehen. Also müssen wir anfangen zu kämpfen. Wir müssen endlich die Wahrheit aufdecken, wie düster und gefährlich und böse die Welt der Taxis ist. Travis Kalanick, Gründer und Direktor der Online-Plattform Uber, hat das gute alte Taxi im Visier. Nicht irgendwo, sondern überall. Die Taxi-App aus San Francisco will die Welt erobern. Schon kann man mit Uber in über 300 Städten in 58 Ländern einen Chauffeur ordern. Von Abu Dhabi bis Zürich. Der Taxiruf per Smartphone funktioniert in New York und Bangalore, in Warschau und Shanghai, in Sydney und Nairobi. Erstens die Idee. San Francisco Market Street. Das Hauptquartier von Uber ist in einem beigefarbenen Betonblock untergebracht. Hey, Lane. Nice to meet you. Lane Castleman, Kommunikationschef für Nordamerika, empfängt mit Handschlag und extra breitem Lächeln. Berlin findet er ganz toll, schwärmt von Döner Kebab. Castleman, 36, hat schon für AT&T und BP gearbeitet und die visuelle Botschaft der letzten Hillary-Clinton-Kampagne gesteuert. 36? Das gilt hier als alt. Er fühle sich bereits wie ein Veteran, sagt er, weil er schon 10 Monate dabei sei. Ständig werden neue Leute eingestellt, um die weltweite Expansion zu beschleunigen. Uber Technologies, 2009 gegründet, wächst täglich. So when you start, the first question you get is, who's the smartest person you know? And then it's, can you recruit them to Uber? Die erste Frage, die dem Anfänger hier gestellt wird, ist, wer ist die smarteste Person, die du kennst, und kannst du sie für Uber rekrutieren? So this is interesting. You'll see this kind of design all over the office. Stolz führt Castleman durch die riesige Büroetage, zeigt auf Verkehrsraster an den Wänden, Straßennetze aus aller Welt. Das hier, sagt er, ist, glaube ich, Barcelona. This looks like Barcelona. Etwa 700 Leute arbeiten auf diesem Flur. Es gibt kaum feste Büros. Dafür reichlich Coworking Space. Sitzecken, große Tische, Konferenzräume, Kaffeebars. Viel Holz und Leder. Überall hocken Menschen vertieft in ihre Laptops. In den Raumteilern sind Computermonitore eingelassen, die auf Berührung zum Leben erwachen. Was bedeutet Uber? You should know what the name Uber means. It means better, best. Above average, that's what our product is. You know, it's better than the alternative. It is a true transportation alternative that hasn't existed before. Sie sollten doch wissen, was Uber bedeutet. Besser, das Beste, weit über dem Durchschnitt. Das ist unser Produkt, eine echte Transportalternative. The original name of the company was Uber Cab. And so, you know, that name of course changed when we were, you know, requested by local regulators not, you know, not to use the word cab, but the idea was for it to be a, you know, a better cab. And so the Uber part stuck. Ursprünglich hieß es Ubercab, Ubertaxi. Der Name wurde geändert, als die Behörden uns aufforderten, nicht das Wort Taxi zu verwenden. Also blieb Uber. Uber gleich über. Gerade im Silicon Valley hat die deutsche Vorsilbe Konjunktur. Im Sinne von mega oder super. Ein Uber-Geek ist ein extremer Computerfreak. Uber cool meint mega cool, Uber rich super reich. Es heißt, das Wort sei hier durch einen Song der kalifornischen Punkband Dead Kennedys aus den 1980ern populär geworden. California, Uber, alles. Das Prinzip. Man zückt das Mobiltelefon, startet die App, drückt zwei Tasten. Der Fahrer naht. Bezahlt wird via Kreditkarte automatisch. Uber kassiert einen Anteil, 20%, manchmal mehr. Uber speichert eine Fülle von Daten über Standort, Strecke, Ziel und den Kunden. Per App bewerten sich Fahrer und Kunde gegenseitig mit bis zu 5 Sternen. I get up in the morning and I like coming to work. Here, people like coming to work. It's a fun job, it's a fun place to work. Ich stehe morgens auf und gehe gerne arbeiten. Die Leute kommen gerne her. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Kesselman trifft den positiven Grundton, dieses überlaute Ja, das im Silicon Valley längst Pflicht ist. Ich denke nicht, dass Uber grob ist. Das merkt man schon an unseren Fahrern. Wenn du in einen Uber steigst, hast du dieses reibungslose Fahrgefühl. Der Fahrer ist nett, es ist ein gutes Erlebnis. Das spiegelt die Marke Uber und ihre Kultur wider. Er lächelt. Hat alle gewünschten Wörter platziert. Da spielt es keine Rolle, was die Frage war. Er spult seine Sätze ab. And every day. You know, thousands and thousands of riders are leaving feedback saying, this driver, she is fantastic. You know, I had a great experience. We love getting that feedback. We pass it back on to the drivers. They love hearing about it too. Jeden Tag melden sich abertausende Kunden und sagen, diese Fahrerin war fantastisch oder es war eine tolle Erfahrung. Wir lieben solche Rückmeldungen. Wir leiten sie an die Fahrer weiter und sie lieben es auch, das zu hören. Etwa 1 Million Touren pro Tag, sagt Uber, führe der Konzern derzeit weltweit durch. Und denkt sich immer neue Dienste aus. Am Anfang stand Uber Black, ein gehobener Limousinenservice. Dann kam Uber X, der Taxidienst per App. In New York, San Francisco und Paris wird oder wurde Uber Pool getestet, eine neue Form der Fahrgemeinschaft. Uber Eats bringt Mahlzeiten ins Haus. Uber Essentials soll ein Lieferdienst für Waren des täglichen Bedarfs sein. Uber Rush ein Kurierdienst. In jeder Uber-Stadt koordiniert ein kleines Team die Arbeit vor Ort. Von San Francisco aus arbeitet ein Launch-Team fieberhaft an einer beherrschenden Stellung in der Welt, bevor die Konkurrenz Fuß fassen kann. Schon jetzt schwärmt Kesselman, sei Uber ein Segen, ein ganz neues Jobangebot, das Menschen zum Beispiel ermögliche, ihre Kinder aufs College zu schicken. Mütter setzen ihre Kinder in der Schule ab und fahren dann tagsüber. Abends holen sie sie ab und sind wieder Eltern. So verdienen sie etwas dazu, für den Familienurlaub oder wofür auch immer. Uber gibt Menschen die Chance, sowohl Konsumenten als auch Unternehmer zu sein. Zweitens, der Gründer. I'm scarred. I mean, you go through a situation where you don't have a salary for 4 years and you hear 100 no's a day for 4 years straight. That shit breaks you down. Makes you a little angry and weird. Ich habe Narben. Wenn du 4 Jahre kein Gehalt bekommst und 4 Jahre lang jeden Tag 100 Mal Nein hörst, so ein Scheiß macht dich fertig. Macht dich wütend und ein bisschen merkwürdig. Travis Kalanick, Jahrgang 1976, liebt die Rolle des Provokateurs. Er sei schon immer Unternehmer gewesen, schon als Kind. I worked so hard and saw so much failure in doing so that it makes me the non-luckiest entrepreneur. I will go up against any of you here and I guarantee you I am more non-lucky than any of you. Ich habe so hart gearbeitet und bin so oft gescheitert, dass ich wohl der glückloseste Unternehmer bin. Ich trete gegen jeden von euch an und garantiere euch, ich bin der glückloseste von allen. Kalanick gibt den getroffenen und doch ungebrochenen Helden, der sich niemals geschlagen gibt. Den harten Hightech-Cowboy, der kämpft, bis er endlich Milliardär ist. Auf der Forbes-Liste der Reichsten belegte er 2014 Platz 290, Nettowert 5,3 Milliarden Dollar. Our goal is to have more cars in a city than there are taxis, right? More Ubers in a city than taxis, and so that means you have to price discriminate at some point. Unser Ziel ist es, mehr Wagen auf der Straße zu haben, mehr Ubers in der Stadt zu haben als Taxis. Das bedeutet, dass man an einem bestimmten Punkt auch mit dem Preis arbeiten muss. Die Strategie seines Konzerns ist hochaggressiv, selbst für US-Verhältnisse. Er sei arrogant, frauenfeindlich und zynisch, sagen seine Widersacher. Travis Kalanick verkörpert den burschenschaftlich-libertären Stil des Silicon Valley, meint der Ex-Unternehmer und Valley-Kritiker Andrew Keen. Er hat keinen Respekt für die Regierung, seine Angestellten oder kritische Journalisten. Uber macht deutlich, warum das Internet eben nicht die Antwort ist. Diese neue Ökonomie wirkt oft merkwürdig alt. Sie verschmäht gerade jene Werte, für die ihre Modewörter werben. Transparenz, Demokratisierung, Offenheit, Verantwortung. Im November 2014 berichtete der Chefredakteur des Medienportals BuzzFeed über ein großes Uber-Dinner im New Yorker Waverly Inn, an dem etliche Hightech-Größen teilnahmen. Gastgeber war Ian Osborne, einst Berater des britischen Premiers David Cameron und nun bei Uber. Dort soll Emil Michael, Ubers Senior Vice President, den Vorschlag gemacht haben, Ubers enorme Datensammlung zu nutzen, um Schmutz über die Journalistin Sarah Lacey auszugraben. Lacey ist Gründerin der Newsite Pando im Silicon Valley. Sie berichtet kritisch über Uber. Michael schlug vor, Uber könnte $1 Million ausgeben, um ein Spitzenteam von Rechercheuren und Journalisten anzuheuern. Dieses investigative Team, sagte er, könnte im persönlichen Leben und im Familienleben von Kritikern wie Lacey herumschnüffeln. Fast zeitgleich wurde bekannt, dass der Uber-Direktor in New York die Bewegungen einer BuzzFeed-Reporterin verfolgt hatte. Mit einem Werkzeug, das man Uber intern God View nennt. Gottesblick. Dieser Gottesblick ermöglicht es dem Führungspersonal, Verkehrsströme oder auch einzelne Personen zu verfolgen. Bekannt wurde er durch Berichte über eine Uber-Party 2011 in Chicago. Dort zeigte die Firma zur Belustigung des Publikums auf einem Monitor die Bewegungen etlicher prominenter New Yorker. In Echtzeit. 2012 veröffentlichten Datenanalytiker im hauseigenen Uber-Blog detaillierte Untersuchungen über sogenannte Ruhmesfahrten. Buchungen am Freitag oder Samstagabend, die 4 bis 6 Stunden später fortgesetzt wurden. Indiz für einen Seitensprung. Dazu gab es Kartenmaterial aus Chicago, Washington, Seattle, Boston und New York. Der Eintrag wurde später diskret gelöscht. It was just a very simple idea. And when it first got going, it was really a lifestyle. Uber, sagt Gründer Kalanick, sei eine Mischung aus Lifestyle und Logistik. So radikal, dass letztlich auch die Fahrer überflüssig werden, weil irgendwann das selbstfahrende Auto komme. Ja, so funktioniert die Welt. Die Welt ist nicht immer großartig. Uber experimentiert bereits damit, investiert in noch präzisere Navigationssysteme und in teures Personal. Im Herbst 2014 wurde Barack Obamas ehemaliger Chefstratege eingekauft, David Plath, 47. Ich habe einen brillanten General gefunden, jubelte der Direktor. Die Entscheidung, Plath anzuwerben, befand die Washington Post, unterstreicht die Erkenntnis der Firma, dass sie mehr Feuerkraft braucht für ihre Bemühungen, die lokalen Transportmärkte zu erobern. Für noch mehr Feuerkraft warb Kalanick im Frühjahr 2015 Rachel Whetstone ab, Kommunikationschefin von Google. Plath rückte auf zum Berater des Chefs, zuständig für strategische Initiativen. Drittens, das Geld. Talk about surge pricing. Uber may be worth more than $50 billion. Yes, the controversial ride-sharing app might be raising another round of financing. Uber badet in Geld, weil die Milliardäre des Silicon Valley in Kapital schwimmen. Sie gieren geradezu nach Investitionsmöglichkeiten. Firmen wie Snapchat, Pinterest und Airbnb saugen aber Millionen an. Doch der Star heißt Uber. Im November 2011 wurde der Wert von Uber auf $330 Millionen geschätzt. Im August 2013 waren es schon 3,5 Milliarden. 11 Monate später 17 Milliarden. Wieder 11 Monate später, im Mai 2015, 50 Milliarden. Damit wäre die Bewertung der Start-up-Firma bereits deutlich höher als der deutsche Militäretat. Anfang 2015 galt Uber als das größte Start-up-Unternehmen der Welt. Um diese hochspekulative Bewertung zu unterfüttern, sagen Experten, müsste Uber bis 2020 jedes Jahr um fast 300% wachsen. Wie viel die Firma tatsächlich verdient, bleibt geheim. What's your revenue, Travis? We don't talk about what our revenue is, but I can say that it's pretty large. Hedgefonds, Venture-Capital-Firmen, Hightech- und E-Commerce-Konzerne, Vermögensverwalter stehen Schlange, um ihr immenses Kapital in Uber zu stecken. Google und Goldman Sachs gehören zu den Investoren, auch die chinesische Suchmaschine Baidu und das Emirat Katar. Viertens, der Geist. Tech, Crunch, Disrupt. Do you even have a car? Do you own a car? If you do, that's bad, right? Disruptiv nennt man im Silicon Valley Technologien, die etablierte Technik vom Markt fegen. Ein Arschloch namens Taxi. Halbleiter verdrängten Röhren. Digitalkameras dem belichteten Film. Flankiert von einer großsprecherischen Rhetorik. Eine Art asymmetrischer Kriegsführung, die Strukturen aufsprengen und marktbeherrschende Firmen und deren Kundschaft in Angst und Schrecken versetzen soll. Wer so etwas nicht im Blut hat, kann es an der Harvard Business School lernen. Andrew Keen? Uber zeigt uns, warum das Internet eben nicht die Antwort ist. Derzeit haben wir diese freie Marktideologie, die sagt, alles, was du brauchst, sind Plattformen. Die Uber-Plattform für Taxis wird das alte archaische Monopol des 20. Jahrhunderts ersetzen. Tatsächlich repräsentiert Uber ein viel gefährlicheres Monopol. All diese libertäre Ideologie, der Gedanke, dass die Regierung der Feind ist, dass Regulierungen der Feind sind, führt ein System herbei, in dem Uber nicht reguliert wird, nicht kontrolliert wird. In dem Uber uns berechnen kann, was es will und uns als Kunden ausbeutet. Uber geriert sich wie eine Befreiungsbewegung. Die Botschaft: sprengt die Ketten, weg mit alten Regeln, wir sind die Zukunft, aus dem Weg. In den Augen kalifornischer Marktanbieter ist der Staat kein Garant von fairen Arbeitsbedingungen, von Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards, sondern nur ein Bremsklotz. Ein Störfaktor der rasanten technischen Revolution, die am Ende alle glücklich machen wird. Es ist eine neoliberale Mission, eine Art FDP auf Rädern, nur viel erfolgreicher. So treiben es die Räuberbarone. Diese Firma stellt von ganz oben bis unten den Ethos von Straßenkämpfern zur Schau. Notiert das US-Magazin Salon und warnt vor den regellosen Frühzeiten des Kapitalismus im 19. Jahrhundert. Uber definiert sich als Pionier. Gezielt bricht der Konzern Regeln, um die Vision der Sharing Economy Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sparen Ressourcen, sagen ihre Propagandisten, und schaffen neue Verdienstmöglichkeiten. Eine Welt, in der Menschen alles tauschen und teilen. Ihre Sofas, Werkzeuge und Fahrzeuge, Talente und Fertigkeiten. Vordergründig ist es eine freundliche Welt, in der sich alle helfen und jeder jeden liked. Kritiker sagen, tatsächlich sei diese Sharing Economy nur ein weiterer Schritt zur totalen Preisgabe und Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Zugunsten von Google, Facebook, Twitter, Uber und Co. Plus all jener Firmen, deren Kredit- und Kundenkarten beinahe jedermann benutzt. Wir sind zu einem Handelsgut geworden. Längst haben wir gelernt, uns zu vermarkten. Jetzt müssen wir lernen, uns zu verkaufen. Unsere digitalisierten Gedanken und Gefühle. Unsere Seele, wenn man so will. Schreibt der Schweizer Ökonom und Journalist Hannes Grassegger. Als der kalifornische Kritiker Jaron Lanier 2014 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, formulierte er: Die Sharing Economy bietet lediglich die Echtzeitvorteile von informellen oder Schattenwirtschaften, die man bisher nur aus Entwicklungsländern, vor allem aus Slums, kannte. Jetzt haben wir sie in die entwickelte Welt importiert. Und junge Menschen lieben sie, weil das Gefühl des Teilens so sympathisch ist. Doch Menschen können nicht für immer jung bleiben. Manche werden krank oder müssen für ihre Kinder, Partner oder Eltern sorgen. Wir können nicht bei jeder Mahlzeit für unser Essen singen. Angesichts dieser Realität muss die Sharing Economy letztlich als Täuschungsritual der Todesverleugnung verstanden werden. Biologischer Realismus ist der Hauptgrund, aus dem formelle Ökonomien überhaupt entstanden sind. Wenn wir mit der Sharing Economy sowohl den Schutz der Gewerkschaften aushebeln, als auch Regierungen durch eben dieses Wirtschaften in ein ewiges Schema von Sparpolitik und Schuldenkrise zwingen, wer wird sich dann um die Bedürftigen kümmern? Sing for your supper and you'll get breakfast. Songbirds always eat if their song is sweet to hear. Fünftens, Streit weltweit. Es ist jetzt eine Schlacht. Kaum ein anderer Konzern dürfte jemals zuvor in derart viele Konflikte gleichzeitig verwickelt gewesen sein. Mit cleverem Marketing und millionenschwerem Lobbying versucht Uber, Zweifel, Kritik und Protest aus dem Weg zu räumen. 200 Tassisti alla guida del proprio mezzo questa mattina hanno protestato a Milano. Heerscharen von Anwälten, PR-Leuten und Lobbyisten sind von Mexiko bis Manila im Einsatz, um gerichtliche Verbote abzuwehren, Gesetze zu verändern und die Stimmung zugunsten von Uber zu drehen. Nous étions à Plaza Concorde, nous essayons justement de pouvoir avoir une médiation, un dialogue, on s'est fait chasser de la Plaza Concorde. In Europa protestieren Taxifahrer in Paris, Rom, Mailand, Madrid, Barcelona und Berlin. Most of the roads leading into Trafalgar Square here. On the one side, we have Uber, the San Francisco based company. We've got the meter and we're the only ones who should have one. But they can do it on their apps and it's not fair. We've been here for centuries, so we will survive. And we will continue to demonstrate. In London legten hunderte Taxis im Schritttempo den Verkehr zwischen Trafalgar Square und Whitehall lahm. Sie argumentieren, die Taxifahrer müssten die strikten Regeln der Londoner Transportbehörde befolgen. Jobanwärter für ihre Prüfung, 320 Routen, 25.000 Straßen und 20.000 wichtige Orte büffeln. Uber hingegen nicht, weil die Firma von ganz oben beschützt werde. Im Dezember 2014 untersagte ein Gericht in Madrid den Betrieb von Uber Pop. In Frankreich wurde der Service Anfang 2015 verboten. In Portugal gab es im April 2015 gerichtliche Order, Uber einzustellen. Im Mai erging in Italien ein Urteil gegen Uber Pop. Probleme werden auch aus Dänemark, Norwegen und weiteren Ländern gemeldet. Un chauffeur Uber a été reconnu coupable lundi devant le tribunal de police de Bruxelles. Das Tribunal de Commerce in Brüssel erklärte den Uber-Service im April 2015 nicht nur für illegal. In Belgien rückte zudem die Steuerfahndung aus. Fahrer wurden mit Strafen belegt. Ganz offiziell wurde sogar in Amsterdam nach der Besteuerung von Uber gefragt. Denn Uber Europa ist in den Niederlanden registriert. Einem Land, das, ähnlich wie Luxemburg, großen Konzernen sogenannte Tax-Rulings anbietet, vorteilhafte Steuerdeals. Inzwischen aber hat Brüssel beschlossen, Uber zuzulassen, sofern die Firma bestimmte Bedingungen erfüllt. In Montreal, Kanada, wurden Uber-Fahrzeuge beschlagnahmt. Ebenso in Kapstadt. In Mexiko-Stadt demonstrierten Ende Mai tausende Taxifahrer mit dem Slogan Uber raus. Im australischen New South Wales wurde ein Uber-Büro durchsucht. In Sydney und im Bundesstaat Victoria mussten Uber-Fahrer etliche 10.000 australische Dollar an Strafen bezahlen. Der Konzern übernahm die Kosten. Auch in China gab es Durchsuchungen. Gegen Uber Taiwan wurden Strafzahlungen verhängt. Thailand erklärte Uber im November 2014 für illegal. Auf den Philippinen gab es amtliche Aktionen gegen Uber, dann aber eine politische Kehrtwende. In Südkorea wurde im Dezember 2014 neben der koreanischen Uber-Partnerfirma auch Konzernchef Travis Kalanick selbst angeklagt. Wegen Verletzung des Transportgesetzes. Seoul erklärte Uber zum illegalen Taxidienst. Für Hinweise wurde eine Belohnung ausgesetzt. Uber bot daraufhin trotzig kostenlose Fahrten an. Am 5. März 2015 aber stellte die Firma ihren UberX-Service in Seoul ein. Public outcry brought about by rape accusations against an Uber cab driver is about to affect the company's bottom line. New Delhi's Transport Commissioner. Auch die indische Hauptstadt Neu-Delhi untersagte im Dezember 2014 den Uber-Betrieb. Vorausgegangen war der Vorwurf der Vergewaltigung gegen einen Uber-Fahrer. Andere Städte folgten. Im März 2015 wies die indische Regierung die Internet-Service-Provider an, alle Taxi-Apps zu blockieren. Auch die des indischen Uber-Rivalen Ola. Lizenzen soll es nur geben, wenn die Start-ups nachweisen, dass sie eine eigene Fahrzeugflotte besitzen, einen Panikknopf für Passagiere installiert haben und ein stets erreichbares Beschwerdetelefon betreiben. Ende März gab der Konzern bekannt, man sei, um 200 Millionen potenzielle Kunden in Indien besser zu erreichen, eine strategische Partnerschaft mit Times Internet Limited eingegangen. Die Firma gibt Indiens größte englischsprachige Zeitung heraus. Sechstens, der Kampf daheim. Ride-sharing company is being sued by district attorneys in Los Angeles and San Francisco and some other cities over how well it protects its customers and how well it complies with local law and regulations. You know, the regulatory problem is not one that we look for. We go into cities where we're legal. We operate where we're legal. Selbst an der Heimfront ist die Lage höchst angespannt. Auch hier gibt es Klagen, Beschwerden und Prozesse en masse. In Online-Foren beschweren sich selbst Uber-Fahrer. Sie seien unter Vortäuschung falscher Tatsachen angeworben worden. Auch die undurchsichtige Preispolitik, steigende Vermittlungsprovisionen, Versicherungsprobleme und verschwundene Trinkgelder sind immer wieder Thema. Manche Kunden schimpften über das Surge Pricing. Jähe Preissprünge bei hoher Nachfrage oder schlechtem Wetter. Eine 18-Meilen-Tour zu Halloween in Denver kostete plötzlich $539. Eine Frau in Los Angeles zahlte $357 für 14 Meilen nach Hollywood. Im Jahr 2014 klagten Taxifahrer und Verbände aus Chicago, Seattle, Houston, Virginia und anderen Orten gegen Uber. Tödliche Unfälle, sexuelle Übergriffe und eine angebliche Hammerattacke durch einen Uber-Fahrer sorgten für schlechte Presse. The string of bad press continues to plague ride-sharing service Uber. It's been accused of price gouging, privacy issues, sexual assault, and now the latest accusation is one of rape. Auch Verwaltungen zogen vor Gericht oder wurden anderweitig aktiv. Städte wie New Orleans, Miami, Boston, Pittsburgh, Portland. Die Philadelphia Parking Authority beschlagnahmte im Oktober 2014 5 Uber-Fahrzeuge, die sie vorher per Uber-App angefordert hatte. Zugleich konnte Uber etliche Erfolge verbuchen. The legislations are unfair. Number one. Im Stadtrat von Washington D.C. etwa stimmte eine überwältigende Mehrheit für die Zulassung von Uber. The vote was 12-1 for Uber and against the traditional taxicab business. Auch etliche Bundesstaaten wie Arizona und Illinois rollen Uber und der Konkurrenz Lyft nun den roten Teppich aus. Mit neuen Gesetzen für Mitfahrdienste. Viele Politiker, Republikaner wie Demokraten, finden, der Markt soll entscheiden. Proteste, glauben Uber-Anhänger, seien nur das letzte Zucken alter Monopole, über die der digitale Weltmarkt bald hinwegfegen wird. Der Druck ist enorm. In Kansas stellt Uber Anfang Mai 2015 gar seinen Dienst ein. Nachdem das Parlament ein aus Uber-Sicht rückständiges Gesetz zu beschließen gewagt hatte, die Regelungen für den Versicherungsschutz und die Überprüfung der Fahrer waren dem Konzern zu streng. Eilig entwarfen die Republikaner daraufhin einen neuen Entwurf, um Uber zur Rückkehr zu bewegen. Uber heuert den ehemaligen Wahlkampfmanager des Gouverneurs als Lobbyisten. Am 22. Mai setzt Gouverneur Sam Brownback das nun genehme Gesetz per Unterschrift in Kraft. Flankiert von Uber-Fahrern, die I love Uber und Kansas loves Uber-Schilder hochhielten. Anschließend fährt er demonstrativ in einem Uber von dannen. I am told upon signing of this bill in 2 minutes Uber will be back open in Kansas. So that's really fast for government work. Siebtens, der Statthalter. Mein Name ist Hassan, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im 7. Semester. Auch in Deutschland hatte Uber bislang eine unruhige Fahrt. Auch hier sagen die Taxifahrer: Das ist nicht fair. Wir müssen Prüfungen ablegen, diverse Bestimmungen einhalten, unsere Gesundheit checken lassen, spezielle Versicherungen abschließen, eine Lizenz erwerben und jeden befördern. Und die fahren einfach los. Im April 2014 untersagte die Zivilkammer 15 des Landgerichts Berlin im Eilverfahren den Uber-Betrieb. Am 25. August 2014 erließ die dritte Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main eine einstweilige Verfügung gegen Uber, in ganz Deutschland vorerst keine Fahrten mehr zu vermitteln. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Uber Fahrten von Personen vermittelt hat, die keinen Personenbeförderungsschein hatten, und stufte dies als unlauteres Wettbewerbsverhalten ein. Die Firma reagierte geradezu trotzig. Uber wird seine Tätigkeit in ganz Deutschland fortführen. Wir sind überzeugt, dass Wettbewerb gut für jeden ist. Fahrgäste wie auch Fahrer profitieren vom stärkeren Wettbewerb. Dann die Wende. Das Verwaltungsgericht Hamburg entschied Ende August 2014, Uber dürfe seine Leistungen in Hamburg zunächst weiter anbieten. Im September wurde die bundesweit wirksame einstweilige Verfügung in Frankfurt aufgehoben. Hallo, wir freuen uns, dass Uber auch in Deutschland einen regen Zuspruch erfährt. Danke euch allen dafür, den Nutzern. Am Tag darauf wendet sich Fabian Nestmann, Uber-Chef Deutschland, in einer dreiminütigen Ansprache an die Fangemeinde. Heute ist ein guter Tag für uns. Das Landgericht Frankfurt hat entschieden, den Erlass über eine einstweilige Verfügung gegen Uber Pop zurückzunehmen. Das ist ein Zeichen, dass die Gerichte den Beitrag von Uber zu innovativer und bezahlbarer Mobilität in Deutschland sehen und würdigen. Es ist mir noch einmal wichtig zu betonen, wir werden traditionelle Taxi-Dienstleistungen in Deutschland nicht verdrängen. Das können und das wollen wir nicht. Unser Ziel ist es, das bestehende Angebot um eine innovative und legitime Alternative zu erweitern, die aus unserer Sicht flexibler, günstiger und umweltschonender ist. Wir vertrauen dabei auf die Entscheidungsfreiheit der Konsumenten. Eure Entscheidungsfreiheit. Am Ende geht es um mehr Flexibilität und Mobilität für alle. Ein Meisterstück der Manipulation, das in den Deutschunterricht gehört. Freuen, Zuspruch, begrüßen, konstruktiv, Zukunft weichen, 21. Jahrhundert, beitragen, würdigen, innovativ, legitim, günstiger, umweltschonend, Vertrauen, Freiheit, Flexibilität, Mobilität, Wandel. Diplom-Betriebswirt Nestmann ist eine Art Kalanick Light. Im Ton diplomatischer, konzilianter als der Welteroberer aus Kalifornien. Beraten von sehr teuren Anwälten, Kommunikationsberatern, Lobbyisten. Und doch entschied Ende September der dritte Senat des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts. Das behördliche Verbot, an den Vermittlungsdienst Uber über die App Uber Pop Beförderungsdienste an Fahrer zu vermitteln, die nicht im Besitz einer Personenbeförderungsgenehmigung sind, ist nach Prüfung im Eilverfahren rechtmäßig. Im November 2014 lehnte das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde von Uber als nicht zulässig ab. Im März 2015 erging dann in Frankfurt ein für Uber schmerzhaftes Urteil. Die Firma verstoße permanent gegen das Personenbeförderungsgesetz und sei nicht nur Anstifter, sondern Täter, befand der Richter. Uber macht die Werbung, schließt die Verträge, vermittelt die Fahrer und zieht bei den Kunden das Geld ein. Im Frankfurter Verfahren hatte die Uber-Seite ein Gutachten des CDU-Ex-Verteidigungsministers und Staatsrechtlers Rupert Scholz vorgelegt, der auf 18 Seiten ausführte, das Geschäftsmodell sei rechtmäßig. Uber selbst auch gar kein Beförderungsunternehmen, sondern nur Vermittler. Die von Berlin und Hamburg sowie vom Landgericht Frankfurt gegenüber Uber verfügten Verbotsmaßnahmen sind nicht durch das Gesetz gerechtfertigt. Der Richter nahm es sportlich. Nicht jedes Gutachten, das von einem Hochschullehrer verfasst wurde, ist automatisch geeignet, die Rechtsprechung, wie es vielleicht gewünscht ist, zu beeinflussen. Es geht sicherlich um eine pragmatische Betrachtung, nicht so sehr um das, was ist schützenswert, sondern darum, was wollen wir denn haben? Die digitale Wirtschaft setze neue Impulse, um verkrustete Strukturen aufzubrechen, heißt es auch in Deutschland oft. Berlin schickt schon freundliche Signale. Das von SPD-Chef Sigmar Gabriel geführte Wirtschaftsministerium teilt mit. Aus wettbewerblicher Sicht halten wir generell eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung bestehender Regelungen an die Anforderungen der digitalen Welt und den veränderten Mobilitätsbedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher für erforderlich. Grundsätzlich würde ich erstmal davon ausgehen, dass weniger Regulierung besser ist. Um den Druck zu erhöhen, wurde Uber im Frühjahr sogar bei der EU-Kommission mit einer Beschwerde vorstellig. Deutschland verstoße gegen eine Reihe fundamentaler Prinzipien des EU-Rechts. Insbesondere die im Lissabon-Vertrag festgeschriebene Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit. Stets betont auch der deutsche Uber-Chef, wie wichtig ein neuer Rahmen sei. Gemeint sind passende Gesetze und Bestimmungen, die Platz schaffen für Uber. wahrscheinlich habe ich jetzt 184 Mal das Wort Rahmen gesagt, aber dass dann Rahmen gebraucht wird, ist ganz klar. Nur der Rahmen müsste vielleicht etwas angepasst, ich wage es nicht, das Wort gelockert in ein Wort zu nehmen, aber gelockert werden, um auch Möglichkeiten zu erlauben, die eben nicht nur hauptberufliches Taxifahren sind, sondern wir haben das gleiche Problem bei Airbnb und bei anderen Plattformen. Das ist einfach ein Faktum der Zukunft. Da erübrigt sich jede Diskussion. Man sehe sich bei Uber als Enabler, dozierte Nestmann vor der Ludwig-Erhard-Stiftung. Als Wegbereiter oder als Basis für weitere Dienste, die wir uns zum jetzigen Zeitpunkt mit unserer beschränkten Fantasie vielleicht noch nicht einmal vorstellen können. Ein Richter in Frankfurt dagegen fand, Uber sei die tägliche Provokation an Menschen, das Gesetz zu brechen. Achtens, Lokaltermin. Wir sind auf alle Fälle die Zukunft. Wir nutzen einfach die technologischen Möglichkeiten, die vorhanden sind. Und das sagen wir auch hier vor allem in Deutschland immer, dass das Personenbeförderungsgesetz einfach veraltet ist und modernisiert werden sollte. Andreas Weinberger, 34, ist neuer General Manager von Uber in Hamburg. Er hat früher an Brennstoffzellen für Mercedes gearbeitet, jetzt dient er Uber. Mit Nahkampfausbildung? Nein, das braucht man ja auch nicht. Geht ja alles sachte zu. Und erfolgreich? Weinberger weicht aus. Wir sind auf dem Weg, in allen Märkten zu wachsen und uns dort zu etablieren. In den USA natürlich sind wir einer der größeren Player. In Deutschland noch nicht, aber da arbeiten wir dran. Im Mai 2015 wurde UberX gestartet. Ist ein neues Produkt, ist unsere Antwort auf die Kritikpunkte mit UberPop. Das heißt, die Fahrer von diesen Mietwagenunternehmen haben Personenbeförderungsschein. Die Fahrzeuge sind konzessioniert, haben eine gewerbliche Versicherung. Und UberX ist die Vermittlungsplattform, um Fahrten an diese Mietwagenunternehmer zu vermitteln. Das klingt schon sehr nach Taxi, als habe Uber in Deutschland letztlich nachgegeben. Klingt wie Taxi, ist dann doch ein bisschen anders. Von unserer Seite aus, wir versuchen, die Qualität extrem hochzuhalten. Mit kostenlosem Trinkwasser im Auto und einem Ladekabel für das Handy. 20-30% günstiger will man auch bleiben. Und das X in UberX steht für Taxi? Das X steht nicht für Taxi. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich weiß nicht, wo das X herkommt. Da hat sich jemand in den USA garantiert Gedanken drüber gemacht. Und die Steuern? Wir halten uns an alle Steuergesetze. Wir zahlen Steuern zusätzlich. In den Niederlanden. Unter anderem in den Niederlanden. Aber vor allem bleiben die Gelder auch hier in Deutschland lokal. Logischerweise, die Fahrteneinnahmen werden eingenommen von unseren Partnern und die zahlen ganz normal Steuern auf diese Einnahmen. Und das stellen wir oder möchten wir auch sicherstellen. Weinberger mag nicht mitteilen, wie viele Leute derzeit in Deutschland für Uber arbeiten, wie viele Anwälte, Lobbyisten und Krisenmanager hier am Start sind. In jeder Stadt, in der der Konzern präsent ist, hat er einen Manager wie ihn. Er kümmere sich um die Fahrer und deren Firmen, sagt Weinberger. Und treffe mich mit Politikern, um einfach gewisse Vorurteile auszuräumen, Diskussionen zu führen, um Uber ein Gesicht zu geben vor Ort. Jetzt, sagt er, sei alles gut. Also ich habe jetzt gerade die App geöffnet. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich ein Taxi bestellen möchte oder einen Uber X. Wir entscheiden uns jetzt dafür einen Uber X. Drücke einfach hier auf den Knopf einmal. Zweiter Klick und das Fahrzeug wird bestellt. Auf seinem Display erscheint ein kleines Auto. Jetzt sehen wir, dass ein Fahrzeug auf dem Weg ist. Wir sehen hier unten, Fadin kommt in einem VW Touran. Und wir sehen auch das Kennzeichen. Moin, moin. Hallo. Hallo, grüße Sie. Alles gut? Ich kann Sie auch Wasser und Gummibärchen anbieten. Fadin hat viel Erfahrung. Es ist das Gleiche wie beim Taxi. Also ich bin ehemaliger Taxifahrer. Das Gleiche. Was ihm gefällt, dass kein Bargeld mehr im Spiel ist, das fühle sich sicherer an. Natürlich ist das der Angst da, das muss man sagen. Aber der Fahrgast, beziehungsweise wenn mir was passiert, dann ist das alles gespeichert. Auf jeden Fall. Und dann wird das auch schneller gefasst. Und für meine Familie wird das auch gesorgt. Sage ich so mal. Hofft er zumindest. Er sieht ja die Tücken. Ja, natürlich. Es ist Natürlich ist es günstiger und dadurch wird auch heutzutage, was günstiger ist, auch wird auch öfter benutzt. Nee? Und für die Taxifahrer ist das ein Nachteil, ja. Das muss man auch sagen. Aber Sie können davon leben. Ja. Das klang etwas zögerlich. Danke, danke. Tschüss. Wir haben auch eine App. Bei uns sind die Zahlen mit Sicherheit nicht schlechter. Aber die Mehrzahl der Anrufe... Sorry. Klaus Hönig vertritt Hansa Funktaxi, die größte Zentrale Hamburgs. Die beherrscht rund ein Drittel des Marktes. Hansa hat sich der App Taxi EU angeschlossen. Neben Uber fährt in Hamburg auch noch die deutsche Uber-Konkurrenz MyTaxi. Das sehen wir eigentlich noch ganz entspannt, weil tatsächlich nach wie vor die Mehrzahl aller Bestellungen telefonisch eingehen. Das sind mehr als 90%. Der Markt in Hamburg, das sind derzeit etwa 17 Millionen Fahrten pro Jahr. Um die 14.000 Bestellungen gehen täglich im Callcenter von Hansa ein. Von dort an die über 400 Taxiunternehmer der Genossenschaft. Also es ist ja so, eine App allein kann ja kein Taxi fahren. Das muss man ganz klar so sehen. Und wenn Uber meint, jetzt mit der App beglückt man die Menschen und kann jemanden transportieren, geht ja nicht. Uber ist darauf angewiesen, Taxifahrer zu finden, die sagen, wir nutzen dieses Angebot und fahren auch Leute mit der Uber-Taxi-App oder Uber-X-App. Und wenn die das System durchschauen, dann fahren die nicht mit Uber oder nehmen nicht die Uber-Taxi-App ins Auto. Und damit ist das ein Schuss in den Ofen. Die neue Konkurrenz zielt vor allem auf die freien Fahrer, die ohne Funk unterwegs sind und Kunden am Straßenrand oder am Taxistand aufgabeln. Die finden Apps mitunter attraktiv, um mehr Fahrten zu ergattern. Studien besagen, dass in Hamburg Taxis mit Funk knapp 17 Euro pro Stunde einfahren, Graupen nur etwa 12 Euro. Das ist natürlich wirtschaftlich auch ein Problem, weil die Taxiunternehmer gerade mal eben in der Lage sind, Sachen Mindestlohn, dass sie diese 8,50 pro Stunde bezahlen können. Da tun sich sehr viele schwer. Wenn die jetzt 30% Provision zahlen müssen oder bis zu 30%, dann weiß ich nicht, wie die Kostenrechnung aufgehen soll. Uber verlangt in Hamburg derzeit 20%. Die Genossenschaft, sagt Hönig, biete für weniger Geld viel mehr, kümmere sich auch um Schulung, Werbung und Beschwerden. Wenn Sie es umrechnen auf die Tour, kommen wir so auf knapp über 5%, 5-6%. Wir machen keinen Gewinn, sagt Hönig. Sondern es wird alles wieder reinvestiert in die Ausbildung und Weiterbildung der Fahrer. Bei uns geht kein Cent, kein Euro nach Kalifornien. Es bleibt alles hier in der Region und darauf sind wir auch stolz. Teile und herrsche. Taxi. Ubers globaler Feldzug für die Sharing Economy. Ein Dossier von Tom Schimek. Taxi. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Sigrid Burkholder, Hendrik Stickan, Josef Tratnik und Jochen Langner. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie und Redaktion Karin Beindorf. Hey.